Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency, der Sendung, die ins Netz lauscht. Musik aus aller Welt und frei aus dem Internet. Los geht's mit Pinko, einem Amerikaner, der zurzeit in der Schweiz lebt und seine Musik komplett im Alleingang produziert. Fractals heißt dieses Stück. Von Pinkel, der hier sehr an Modest Mouse erinnert. Neben Postal Service und Radiohead, eine seiner Bezugsgrößen, als Einflüsse gibt der Wahlschweizer dazu noch Künstler wie Nick Drake oder Jimi Hendrix an. Der eben gehörte Song ist der Opener seines 2008er Albums Pink Noise und das steht, wie alle seine Alben, zum freien Download im Netz. Insgesamt sind das mittlerweile über 200 Songs. Mehr Infos und natürlich auch mehr Musik findet ihr auf pinkelmusic.com oder bei uns unter byte.fm/magazin. Aus der Schweiz machen wir uns nun auf nach Kanada, allerdings mit einem kleinen Zwischenhalt in Schweden, denn dort kommt der folgende Künstler her, Markus Sjöland. Als Bakers at Dawn veröffentlichte er sein Album bei dem kanadischen Netlabel Peppermill Records. I would like to be prepared. Still I'm neither here nor there, and it's all too clandestine. With the hopes and with the I've been tossed around for years between miniature hopes and fears. Could have shown how short the fuse. After all, I'd be excused. At Dawn war das. Undefined heißt der Titel. You Must Hide Your Love Forever, das Album dazu. Seine Liebe hat der Schwede Markus Sjöland allerdings nicht versteckt, denn seine große Liebe ist die Musik. Und die steht dank des Netlabels Peppermill Records nun für jeden frei im Netz. Mit Liebe geht's auch weiter, diesmal allerdings mit vorgetäuschter Liebe. Let's Pretend We're in Love heißt die aktuelle EP von Emily in Love. Sow the Seeds heißt dieses Stück. Remember the time we were alone, the time that you said I was your girl. We lay in the grass, your hands in my head, and all I could feel was your love. Stuck in a corner, climbing walls, hoping that someone will come along and save me. All I could feel Weltweit FM. Oder Miss Uiki. Auf jeden Fall heißt der Track Reykjavik 1.0 und erschienen ist dieser Song auf der Shake Shake EP, die wiederum veröffentlichte das Netlabel Beat is Murder. Und hinter dieser merkwürdigen Band Miss Uiki stehen zwei junge Münchner und die sehen sich offensichtlich inspiriert von The No Twist. 6 Songs schmücken die Debüt-EP der Münchner. Darauf sind 3 eigene sowie auch 3 zum Teil sehr experimentelle Remixer. Nun kommen wir zu einer Band, die ich bereits in der letzten Sendung vorgestellt hatte, The Black Atlantic. Ich sprach mit dem Sänger und Kopf der holländischen Band, Gert van der Velde. Und bevor wir uns aber nun anhören, was Gert über Netlabel-Veröffentlichungen und freie Musik im Netz zu sagen hat, hören wir uns nochmal seine Musik an. The Black Atlantic, hier mit dem Stück Fragile Meadow. Woman, tranquilly lay. At our love's cultivation, but I do believe, oh, I am fortunate to have met your woman. In these wind-stricken plains, but I do believe, oh, it is our fate to reside here, woman. Fragile meadow, fragile meadow, fragile meadow, fragile meadow. Woman, I see a blue man this sun that we've shaved. But I do believe, oh, you are a companion and a true lover, woman. Through our rains and wintry phases, I have come to love you for you. Black Atlantic mit Fragile Meadow von ihrem Debütalbum Reverence for Fallen Trees. Erschienen ist das bei dem holländischen Netlabel Beep Beep Back Up the Truck. Innerhalb der ersten Woche wurde das Album über 25.000 Mal heruntergeladen. Und ich traf Gerd von der Velde, den Sänger von The Black Atlantic, vor ihrem Konzert in Berlin und habe ihn gefragt, warum sie sich denn überhaupt für eine Veröffentlichung bei einem Netlabel entschieden haben. First thing and the most important thing for us is that our music is available. Am wichtigsten bei der Veröffentlichung war uns, dass so viele Menschen wie irgend möglich aufmerksam auf unsere Musik werden. Jeder soll die Möglichkeit haben, unsere Musik zu hören. Mit Creative Commons ist das schnell, einfach und auch legal möglich. Jeder darf unsere Musik kostenlos herunterladen, kopieren und verteilen. Gleichzeitig haben wir aber trotzdem die Kontrolle über kommerzielle Rechte. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen die Musik für einen Werbespot nutzen will, dann geht das nur mit unserer Einwilligung und entsprechender Verträge. Die Kontrolle der kommerziellen Nutzung ist uns also genauso wichtig wie der Fakt, dass jeder einen freien Zugang zu unserer Musik hat. She takes me to the river. Failure. I Shall Cross the River von The Black Atlantic, deren Musik steht frei im Netz. Mit Musikdownloads machen die Musiker also keinen einzigen Cent. Trotzdem verdient die Band aber Geld. We sell our CDs and vinyl records at shows and auf Konzerten verkaufen wir CDs, Schallplatten und T-Shirts und hin und wieder machen wir auch kleine Alben in limitierter Auflage auf CD. Die stellen wir dann sogar komplett selbst her. Außerdem versuchen wir, so oft es geht, auf der Bühne zu stehen. Wir sind quasi ständig auf Tour. Das ist unsere wichtigste Einnahmequelle. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nun mehr Leute zu den Konzerten kommen und Merchandise kaufen, gerade weil unsere Musik frei im Netz steht. Wir sind dadurch einfach bekannter geworden. Wir werden nun von Leuten gehört, die ohne die Veröffentlichung im Netz nie von uns erfahren hätten. Teilweise sind das sogar Leute, die vorher gar keinen Zugang zu Independent-Musik hatten und sich eigentlich auch gar nicht für den musikalischen Underground interessieren. Aber durch Mininova zum Beispiel erreichen wir nun ein Publikum, das vielschichtiger ist als die Leute, die etwa in einen Plattenladen gehen. Und einige dieser Menschen mögen unsere Musik, kaufen ein Album und kommen zu unseren Konzerten. Für uns hat sich das also bisher ziemlich gut ausgezahlt. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ob dieser Weg der perfekte ist, vor allem wenn man langzeitig denkt. Ich sehe das alles eher als eine Art Experiment. Das komplette Interview könnt ihr übrigens auf byte.fm/magazin nachhören. Dort findet ihr natürlich auch alle Info- und Download-Links dieser Sendung. Low lights, music, is that all there is to it? Planet from the granite city, grey and gritty. Say it's shitty, but admit you gotta stay, and it's a pity. The weather's never altogether ever pretty clever. City dwelling fellas selling umbrellas, and never to tell us a bitty wet rain or the threat. Get a sweater, or better let it propel us into jealous regret. Forget complaining, that bitter criticism. It's submitting rude shit written in a mood of mystic witticism. Platitude, do it crude, chatted attitude. Screw that, include that ingratitude you perceive in me. But be believing, see the seasons, I'm believing. We be weaving reasons for receiving, pleasing. We heed a heathen, breathing creed. Relieving, freezing, teasing, needing, peeding these degrees. We read and know, it slows the flow. Our growing speed, our progress, seeds, achievements, these are breeze indeed. Cause every gig's fags, zigzags, and dick bags of green cess. In Aberdeen, yes, in Aberdeen, every gig got your dig out, is a dig out the meanness of the weather in Aberdeen. Another chatting gibberish edition, rain always fishing drip, dropping non-stopping hip hop mission in the main. My ambition to be tip top musician, not washing dishes in a fish and chip shop, wishing for more. I'm spurred by the surge, the urge to splurge. Words have emerged on the verge of making myself heard. I'm trying to find a time to fine tune design for rhyme my mind. Soon I'll shine to find my crooning line sublime. Nerve mind, stir my third eye blurred. I'm walking about, people talking and sharing what's occurred. Try, guys get bad in fights on Saturday night, speeches slurred. Minds are clattered, shite, inside insights, each absurd. Minced instance of aggression, convincing sign expression. The mental state of hate and sins inflated by heavy, belly session. Think it's fair to say, drinking the cares away, dead at the state. The singing affairs in disarray, I say depression, eh? Cause every geek's fag, zigzags, and dick bags of green cess. In Aberdeen, yes, in Aberdeen, every geek got your dig out, is a dig out the meanness of the weather in Aberdeen. SADs endemic in them, explains the vitriol in their polemic. Chemical imbalance in their brains is comic, the chronic arcane pains. Those who reign moronic, I wanna remain sane, maintain. Running, I've begun, and it's fun, and I never done. Gone running, and no cunning, do none, and I notice one thing. Singing is bringing, is bringing my step. I go hunting, swinging and slinging. I'm stinging your rep, and I'm flinging the dead. Kept clinging to the minging and inept style. Reptile smiling off your crep. Exile vexed while I left to the next trial, perplexing rednecks. And if nobody objects, I'll see humor fuming at the looming tumor. Consumer humans gloomily presuming doom. We be booming, be no rumor, pseudo moon illuminate a tomb. Assuming hate's immune to unity and tune sees opportunities to bloom. Cause every gig's zigzag, zigzags and dick bags of green cess. In Aberdeen, yes, in Aberdeen, every gig got your digger is a dig at the meanness of the weather in Aberdeen, yes, Aberdeen. Scene is bleak and wide, a sneaky kick the set, seeking to wet their beak, and yet the meek are the ones that get the freaky reeking, weaken people up on their feet. Let me speak, and I bet technique will be decking the geek in a second, and checking the cheek, and I'm tracking, I reckon the beacon's a beacon, is beckoning. I burn, turn of phrases raised, amazing phrases, blazing fat, days receiving days and disbelieving gazes. Weave rapid, rapping tapestry for trapping, vapid travesties, is crapping, slapping, happens, gripping, yapping, whipper, snappers, teaching them about flows, beseeching the without, no chance of reaching me in a doubt. Speech a feature more than a shout, than a leaf flattered, chatter matters, latterly and tatters. Better be battered, enemy splattered, that'd be the strategy that's fat as cat. A similar pattern, when I've been shattered into minimum atoms, that I've been rhythm within anatomy, so that I'm nattering back to the beginning again. Women and men, sin in an end, cracks, fissures and fractures, it's the fact that this is the end. Cause every gig's fags, zigzags and dick bags of green cess. In Aberdeen, yes, in Aberdeen, every gig got your digger is a dig at the meanness of the weather in Aberdeen, yes, Aberdeen. Stars keep watching the heavens, and in our own little way, we too, old friend, the privilege to watch over our city. Hip-Hop aus dem Vereinigten Königreich, Aberdeen heißt dieser Track, Burning Bright haben ihn produziert. Auf der aktuellen EP der Jungs sind 3 Stücke zu finden auf dem schottischen Netlabel Black Lantern Music. Wir bleiben noch ein wenig beim Hip-Hop, auch wenn es jetzt etwas experimenteller wird. Thank you. Sir I mit Preparados. Das ist der Opener einer Compilation, die den Namen of Man and Machines trägt. Erschienen ist das Ganze bei den Netlabels Audio Visual Theorem und Rack 72. Und bei letzterem gibt es seit einigen Wochen Musik, die in der Netlabel-Szene bisher kaum oder besser gesagt gar nicht vertreten war. Und zwar Popmusik, die auch im Mainstream funktionieren könnte. Der folgende Song stammt von Zoe Lila und heißt Destroy She Says. Zoe Lila war das mit Destroy She Says und so heißt auch die Vorab-Single der Berliner Künstlerin. Ende November erscheint dann ihr Debütalbum Queendom Come. Und zwar bei Rack 72 und der Mensch hinter Rack 72 heißt Marco Medkur und stellt euch Zoe jetzt einmal kurz vor. Zoe eignet sich enorm für die Bühne. Die hat auch eine Schauspielausbildung hinter sich, das heißt, sie hat schon eine enorme Bühnenpräsenz, wirkt ganz gut. Das haben wir letzte Woche bei der Cologne Commons Lounge gesehen in Köln. Es ist mal was in der Creative Commons Musikszene, was bisher in der Form noch nicht da war. sehr massenkompatibel, würde ich einfach mal sagen. Und ja, wir warten mal ab, was passiert. Ne? Also die Scheibe kommt am 30. November jetzt raus, 2009, und gucken wir mal, was passiert. Ja, und wir werden auf jeden Fall gucken und vor allem hören, was bei Rack 72 und Zoe Lila passiert. Bis dahin gibt es aber auch noch andere empfehlenswerte Musik bei dem Kölner Netlabel. Diese hier zum Beispiel, Professor Click mit All Control. We'll be right back. Dendron mit Airwolf von ihrem aktuellen Album Es Tres. Wie man vielleicht erkannt hat, die Jungs kommen aus einem spanisch sprechenden Land, aus Monterrey bzw. Mexiko, um genau zu sein. Dort gibt es ein sehr aktives Netlabel, Del Hotel Records, deren Mission lautet, Musik aus Monterrey hinaus in die Welt zu tragen. Wer mehr Musik aus Mexiko hören möchte, geht einfach mal auf delhotel.com oder auf byte.fm/magazin. Dort findet ihr alle wichtigen Links dieser Sendung nochmal zusammengefasst. Byte FM. Der Track heißt Cosmological und dieser sowie vier weitere Songs sind auf der Debüt-EP der Band zu finden auf dem hauseigenen Netlabel Brennnessel. Und das kommt, wie die Band auch, aus Polen, was man gar nicht glauben mag bei diesem Namen. Brennnessel, das heißt derzeit 6 Veröffentlichungen. Eine stammt von AX Musik, die wir eben mit dem Stück STS vor Kamp hörten. Und ebenfalls Teil des Brennnessel-Kollektivs sind Club Collab. Und der funktioniert ganz sicherlich auch gut auf der Tanzfläche. Please heißt das folgende Stück. Talk is cheap and I'm poor, so I come and beg more from you. Talk is cheap and I'm poor, so I come and beg more from you. I take it all, what do you offer? For me, but I can't afford, no, I can't afford. I take it all, what do you offer me? But I can't afford, no, I don't have. queer idea of fun. I take it all, what you offer me, but I can't afford, no, I can't afford. I take it all, what you offer me, but I can't afford, no, I don't have the money. I take it all, what you offer me, but I can't afford, no, I can't afford. I take it all, what you offer me, but I need you more and you need it more. Tell me you want me, throw me what's left over, all the words that you pull to the girl who wants you more. Tell me you love. Von Club Collab, ein DJ-Quartett aus Warschau. Auch Club Collab sind Teil des Brennnessel-Net-Labels, das sich ja mehr als eine Art Künstlerkollektiv versteht und freie Musik als Promotion-Tool entdeckt hat. In Polen und vor allem in Warschau sind die Künstler des Brennnessel-Net-Labels schon mehr als ein Geheimtipp. An jedem Wochenende machen die Jungs diverse Clubs unsicher. Ähnliches kann man sicherlich auch von Cokes behaupten, auch wenn der Norweger es orchestraler und ambientlastiger mag. Blue Racer heißt ein Stück seines aktuellen Albums Artifacts and Discovery, zu finden bei softface.org. Und mit diesem Track möchte ich mich bzw. werde ich mich verabschieden. Alle Download- und Infolinks gibt's bei uns im Netz, und zwar auf byte.fm bzw. byte.fm/magazin. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal, sagt Christian Grasse. Tschüss!